unvernichtbare Daten, Informationsbewahrung und Co. Problembeschreibung. Digitale Redundanz kann natürlich auch einfach dafür verwendet werden, Daten wirklich unzerstörbar zu machen. Information für die Zukunft zu erhalten, ist einerseits für Individuen, andererseits auch für Firmen und Regierungen essentiell. Bei Individuen wird es meist reichen, Corporate Systems dafür zu verwenden. Darüber haben wir bereits in anderen Kapiteln gesprochen. Sobald es jedoch darum geht, Informationen der gesamten Menschheit für immer abzusichern, muss man schon weitaus kreativer sein. Genau deshalb werden zum Beispiel Server ganz tief in der Erde verbaut, um Informationen vor potenziellen Meteoriteneinschlägen oder anderen Naturkatastrophen zu schützen. Elon Musk will unter anderem deshalb auf den Mars, um die Menschen als multiplanetare Spezies mit extra Redundanz zu etablieren. Wie könnte man dies wirklich erreichen? Die Lösungserklärung. Eine Blockchain wäre hierfür eine exzellente Anwendung, solange man Server weit genug verteilt auf der Erde oder theoretisch auch auf dem Mond und anderen Planeten aufstellt. Die hierfür notwendige Elektrizität könnte durch Solarmodule erzeugt werden. Die entsprechenden Server würden wahrscheinlich auch kaum Skalierungsprobleme bekommen, da man das Gespeicherte nur einmal am Tag updaten müsste. Fiele ein Server aus oder würde er zerstört, so hätte das keinen Einfluss auf die anderen. Das System würde eine optimale Absicherung darstellen. Keine Frage, das klingt alles ein wenig futuristisch. Doch geht es darum, die Legende der Menschheit für ewig zu bewahren. Dazu sollte meiner Ansicht nach jegliche Möglichkeit genutzt werden. Herausforderungen. Eine solche Blockchain wäre natürlich aufgrund ihrer Größe und der geografischen Ausweitung enorm teuer. Daher wird es viel Unterstützung von Regierungen und anderen Vereinigungen benötigen, um ein solches System in die Realität umzusetzen. Alternativmöglichkeiten. Theoretisch könnte ein solches System auch zentralisiert mit verteilten Servern aufgestellt werden. Das Problem dabei ist dann nur, wenn die zentrale Kontrolleinheit ausfällt, wird das System funktionsunfähig. Dies würde ein solches System gegen einen potenziellen Alienangriff, ja, ich glaube an Aliens, oder Meteoriteneinschlag nicht wirklich absichern. Gleichgültig, ob es um dieses oder sonstige dystopische Szenarien geht. Ich bin davon überzeugt, dass sich hier auf jeden Fall irgendwann eine Blockchain durchsetzen wird. Praxisbeispiele. Womöglich wirst du dir beim Lesen dieses Kapitels denken, dass ich jetzt komplett durchgedreht bin. Ich glaube jedoch, dass sich Visionäre auch mit teilweise irren Gedankenspielen beschäftigen sollten, damit solche Ideen später auch umgesetzt werden können. Es gibt sogar tatsächlich bereits die ersten Versuche, ein dezentrales, interplanetares Datensystem zu erschaffen. Wie erfolgreich dieses sein wird, wird sich jedoch natürlich erst zeigen.